Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 29 11. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 29 11. Ja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche, neue Gespräche. Heute Nacht freie Themen, offenes Talk Radio. Also, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Und ich mache noch einen Vorschlag. Ein Themenvorschlag, über den wir, ein Thema, über das wir uns auch unterhalten könnten, wenn ihr es denn wollt. England hat gewählt. Der neue Premierminister heißt Tony Blair. Und der neue Kulturminister in England, der heißt Chris Smith. Und der wiederum ist ein bekennender Schwuler. Und ich frage euch, könntet ihr euch in Deutschland, so etwas auch vorstellen, wäre es eurer Auffassung nach wünschenswert, sogar wünschenswert, dass wir im Kabinett, im deutschen Kabinett, einen Schwulen, einen bekennenden Schwulen hätten? Was ist eure Meinung dazu? 0130 29 11, Telefonnummer kostenfrei für euch und die kostenfreie Faxnummer wie immer 0130 11 51 22. Stefanie ist die Erste, die ich begrüße heute Nacht, und die ist 22 Jahre alt. Hallo. Hallo. Stefanie, dein Thema. Mein Thema ist Trichotillomanie. Das muss ich wahrscheinlich eher erläutern, ne? Ja, bitte. Ja, es geht halt da um zwanghaftes Haare ausreißen. Oh weia, das hört sich nicht gut an. Nein, das ist auch gar nicht gut. Mhm. Du bist betroffen? Ich bin selber seit 15 Jahren betroffen. Seit 15 Jahren? Mhm. Seit dem siebten Lebensjahr. Zwanghaftes Haare ausreißen. Mhm. Beschreib das mal ein bisschen näher, wie das dann so im Alltag aussieht bei dir. Ja, also wenn Spannungssituationen oder so sind, dann ist es halt mehr und manchmal ist es weniger. Mhm. Also es passiert häufiger in Spannungssituationen. Immer wenn du alleine bist oder auch in Anwesenheit von anderen Menschen? Also früher auch in Anwesenheit von anderen Menschen, als es angefangen hat, und jetzt halt mehr, wenn ich alleine bin. Mhm. Was heißt Spannungssituationen? Ja, das kann ich halt nicht so genau beschreiben. Also wenn ich so innerlich aufgewühlt bin oder so. Auch Stress und Angst? Ja, genau, so in diesen Situationen. Ja. Nun ist diese Situation für dich vermutlich auch nicht gerade die alltäglichste, hier vor einer solchen großen Öffentlichkeit zu sprechen. Nee. Ging das einher jetzt gerade, als du gewartet hast, in der Leitung auch mit Haare ausreißen? Nee. Das nicht? Also ich kann das auch kaum beschreiben, wann das ist. Manchmal komme ich ja auch mit Spannung ganz gut klar. Mhm. Aber manchmal halt nicht. Mhm. Wie oft so in der Woche passiert das? Täglich. Täglich passiert das? Täglich, ja. Reißt du dir nur einzelne Haare aus oder richtige, geradezu Büschel? Einzelne Haare, ja. Mhm. Nun hat das schon so lange, jetzt hält das an und du machst das so lange. Sieht man das auf der Kopfhaut? Also früher war die Kopfbehaarung eigentlich nicht so betreffend. Mhm. Also das hat es nicht betroffen. Mhm. Also es waren eher Wimpern und Augenbrauen betroffen. Ach so. Und also seit einiger Zeit sind halt auch die Kopfhaare betroffen. Mhm. Und im Moment sieht man es noch nicht. Da bin ich auch eigentlich ganz froh drum. Was die Wimpern angeht, sieht man es schon, weil es halt sehr ausdruckslos wirkt, wenn ich nicht geschminkt bin. Halt, ja, ne? Ja. Aber so auf den ersten Blick sieht man es halt nicht, wenn man das halt gut zu kaschieren weiß. Und weil ich es halt schon so lange mache, ne, weiß ich halt schon, wie man das gut kaschieren kann. Also wenn man sich ein Haar ausreißt, das kennen wir ja alle, das tut schon ein bisschen weh, ne? Das ist immer so ein Ziepen. Wenn es dann zwei oder drei werden, das kann bei dir auch passieren, bei den Kopfhaaren? Nee, eher einzeln. Eher einzeln. Mhm. Das ist dann immer so ein kleiner, heftiger Schmerz und dann geht der auch ganz schnell wieder vorbei. Das ist gar kein Schmerz, also ich glaube, wenn man das so lange macht oder so, man merkt das kaum. Also bei mir ist das immer so ein Ziepen, wenn das mal passiert. Ja, bei mir ist es gut, so viel habe ich ja. Also, wenn ich mich so erinnere an früher, als es noch länger war. Alles. Wenn ich so kurze Haare hätte wie du, wird mir das auch nicht passieren, glaube ich. Ja. Also ich habe schon ziemlich lange Haare und deswegen bin ich halt auch ziemlich down, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Mit 7 Jahren hat es angefangen. Ja. Gibt es irgendein Ereignis? Du hast wahrscheinlich irrsinnig viel auch schon darüber nachgedacht, was dann mit dir und in dir vorgeht. War da irgendwas in deinem siebten Lebensjahr? Meine Einschulung. Meine Einschulung war da. Aber daran kann ich mich auch erinnern, dass es halt ziemlich zusammenfällt. Mhm. Ne? Hattest du große Angst vor der Schule? Nee, überhaupt nicht. Es war eher das Gegenteil der Fall, weil ich war total unterfordert in der Schule. Mhm. Und Ja, und dann hat das angefangen. Ich bin dann, hab mir halt andere Beschäftigungen gesucht oder was weiß ich wie. Und darum hat es halt gelegen, ne? Wahrscheinlich sind doch kaum dann mehr Haare hier an den Augen vorhanden bei dir, ne? Wenn du in den all den Jahren immer daran gezupft hast. Ja, also die unteren Wimpern sind halt da. Aber die oberen halt nicht. Es ist auch zeitweise so, dass es halt gut ist, dass die Wimpern halt komplett wieder da sind. Und dann gibt es halt Phasen, wo es halt dann halt schlimmer ist. Ne? Schämst du dich, dass du Freunden oder Männern, Geliebten oder weiß ich jetzt irgendwie Leuten zu erzählen aus deinem näheren Umfeld? Ja, also ganz extrem. Es ist halt, es kennt halt niemand. Und dann als behämmert abgestempelt zu werden, sage ich jetzt mal, ist halt ziemlich groß. Und die Angst ist auch ziemlich groß, dass es halt keiner versteht. Hast du da schlechte Erfahrungen schon gemacht, dass jemand doof reagiert hat auf dich? Ja, also anfangs war das so, dass mein Bruder halt bescheuerte Bemerkungen gemacht hat und so. Meine Eltern wissen das natürlich und mein Freund weiß es halt auch. Und der geht da halt ganz gut mit um. Ja. Haben deine Eltern, als sie das bemerkt haben, da nicht irgendwas unternommen, als du Kind noch warst? Ja, ich war dann in Therapie 3 Monate oder 3, 4 Monate war das. Und deren Begründung war damals, ja, ich sei zu intelligent. Und ja, haben die einen Intelligenztest und alle möglichen Tests da gemacht. Das hat dir aber nicht viel weitergeholfen, diese Einsicht. Und du hast weiter an den Haaren gezupft. Ja, das hat mir überhaupt nicht geholfen. Hast du denn jetzt im höheren Alter dich nochmal in irgendeiner Weise an Fachleute gewandt? Mit der Hoffnung, dass du vielleicht davon kommst, davon als loskommst? Als du 18 warst. Ja, und das hat also gar nichts gebracht. Ne? Die haben dann auch geforscht, woran es liegt und so. Und im Moment bist du aber nicht in Behandlung irgendwo? Nein, kann ich nicht. Das ist halt ziemlich schwierig, weil ich in der Ausbildung bin. In einem Jahr habe ich die beendet und eine Wartezeit von 3, 4 Jahren. Ich weiß nicht, ob ich hier bleiben kann. Ach so. Und deshalb bin ich schon ziemlich gestresst. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja. Ich mache das ziemlich fertig. Ja, das glaube ich. Hast du denn, also ich würde schon an deiner Stelle mir das fest vornehmen, demnächst, wenn es irgendwie so in dein Alltagsleben hineinpasst, da nochmal einen Therapeuten aufzusuchen, damit du das bewältigst. Das ist ja sehr lebenshemmend auch, ne? Ja, natürlich, aber es ist halt ziemlich schwierig, einen passenden Therapeuten zu finden, weil ich meine, gut, ich kann dir das sagen, Trichotillomanie sagt keinem was und manchen Therapeuten sagt es auch nicht. Aber es wird sicher da, wie in vielen Fällen, auch jemanden, Leute geben, die auf so etwas spezialisiert sind und die damit umgehen können auch. Ja, aber diese sitzen in Hamburg und das ist ziemlich weit weg. Na, wahrscheinlich nicht nur in Hamburg. Ich mache einen Vorschlag. Unterhalte dich doch gleich mal noch ein paar Sätze mit unserer Psychologin, mit der Elke. Ja, das mache ich doch gleich. Ne, vielleicht kennt die sogar irgendjemanden, auch in deiner Umgebung, oder dass es nicht so ganz weit weg ist von dir. Ja, ich meine, es gibt ja eine Selbsthilfegruppe. Ja. Und die sitzt in Bad Homburg, ne? Und das ist aber so, dass sie nicht so gut organisiert sind im Moment. Das ist noch nicht so lange her, dass sie sich gebildet haben. Ja, also ich schlage das Gespräch vor und du bist damit einverstanden. Dann leg jetzt mal auf und die Elke ruft dich gleich zurück, Stefanie. Okay, alles Gute. Okay, tschüss. Ja, ciao. Herzlich willkommen, Mario 23. Hallo. Ja, Mario. Mein Thema. Ja, bitte. Das ist Techno. Techno? Ja. Na, das ist ein ganz, ganz besonderes Thema. Ja. Erzähl, warum machst du es zum Thema? Ich mache es zum Thema, weil ich es klasse finde, die Musik. Und ich mache es zum Thema, weil ich mich darüber aufrege, dass Techno leider in so ein Klischee Drogen etc. reingerutscht ist. Ist ja auch was dran, ne? Ist ja nicht nur ein Klischee. Sicher. Also der Zusammenhang zwischen Ecstasy-Konsum und Techno ist nun mal da, ne? Kann man nicht... Die Leute, die die Drogen nehmen, bin ich fest davon überzeugt, die hören diese Musik nicht zu Hause zum Beispiel. Mag sein. Und ich höre die gerne zu Hause. Du hörst die sehr gerne zu Hause? Ja. Ja. Nun sagen viele Leute, ich sag das auch, ich mag Techno-Musik in der Disco auch sehr. Ja. Aber zu Hause höre ich mir das nicht so sehr an, weil die gesamte Atmosphäre fehlt. Ich kann es auch nicht so extrem laut machen, wie ich es gerne hätte. Und demzufolge kommt für mich dann auch nicht so viel rüber. Das ist bei dir anders. Ja, das ist bei mir ganz anders. Also wenn ich zum Beispiel mal einen Brief schreibe, kommt es nicht oft vor. Dann bin ich im Hintergrund, natürlich, also nicht extrem laut. Wenn der Bassschlag da pulsiert, dann ist es nichts. Aber wenn es im Hintergrund läuft, was Tranziges oder was Hausiges, dann kann ich mich sehr gut dabei konzentrieren. Aha, ist das wahr? Ja. Nun werfen uns Musikkenner, die Musikkenner ja vor, uns, die wir Techno mögen, dass Techno im Prinzip was super Primitives sei. Was sagst du dazu? Super primitiv. Im Prinzip keine Musik, nur elektronisches Gerumse. Nur elektronisches Gerumse? Ja. Ja, die Leute, die das sagen, hören da nicht rein. Ja. Du meinst, genauso kann man's, man kann es auch von Heavy Metal sagen, ja, dass jede E-Gitarre gleich klingt, und ich kann da auch nichts Tolles bei raushören, aber die Leute, die sich dafür interessieren, für die ist es was ganz Besonderes. Ja. Und ich höre halt die Feinheiten raus. Gibt es Feinheiten? Erklär den Menschen, die sich da nicht so auskennen, das ist, oder wie man diese Feinheiten erfahren kann. Wie man die Feinheiten erfahren kann. Also, ja, genau, um das zu erklären, genau, das hört sich jetzt nämlich blöd an. Ich kann's einfach sagen, die Bassdrum, ja, die kommt, was ich, im Takt von 140 und 145 Beats, aber nach jedem vierten Takt kommt sie kurz mal doppelt, und das ist zum Beispiel faszinierend. Ja. Mario, du hast es gerade angesprochen, ja, die Geschichte mit den Drogen. Mhm. Gehe ich davon aus, jetzt unter uns beiden Bassschwestern, dass du keine Drogen nimmst, wenn du in Techno Tempel gehst und dir die Ohren mit Techno durch die ganze Nacht um die Ohren haust? Ja, da gehst du richtig von. Ja, ist es wahr? Ich habe noch nie Drogen genommen. Aha. Ich bin 23, ich habe noch nie in meinem Leben geraucht. Mhm. Ich habe noch keinen Tropfen Alkohol in meinem Leben getrunken. Und du hast noch nie Sex gehabt? Ich habe noch nie Sex gehabt. Weißt du das? Wer lacht da im Hintergrund? Das ist Carsten, das ist ein Freund von mir. Ah. Der macht dich gerade schlapp. Der weiß da ein bisschen besser über dich Bescheid. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Bist du denn da noch nicht in Versuchung geraten, dass dir irgendwelche Leute schöne bunte Pillen angeboten haben? Also meine Ex-Freundin, der wurde schon mal ein paar Mal was angeboten, aber mir persönlich noch nicht. Mhm. Ich glaube, da muss man wirklich in dieses Milieu reinrutschen irgendwie. Ja gut, aber wenn du in normale, also warst du schon mal bei einer Mayday-Veranstaltung? Bei einer Mayday? Nee, gerade nicht. Ja. Das finde ich abartig, weil das sind genau diese Leute, die das missbrauchen, weißt du, Trillerpfeife, also früher, vor, sagen wir mal so 2-3 Jahren, Trillerpfeife und vielleicht weiße Handschuhe, das hat was gehabt, das war cool, hört sich blöd an, aber es war. Ich meine, wenn man dabei ist, sieht man schon, dass die meisten, also sehr viele wirklich. Ja, was ich sagen wollte ist, jetzt sind es 10.000 Leute und jeder zweite hat einen Trillerpfeife im Mund und kommt sich toll vor, und das ist nicht für mich, das ist zu kommerziell alles. Wie hast du Techno entdeckt? Ich habe Techno entdeckt, ich bin mit 18 zum ersten Mal in die Diskothek rein. Mhm. Und das kennst du bestimmt, das Lied, James Brown is Dead. Ja, klar. Lief, ja. Oder es fing gerade an, ich guckte von 3 Meter Höhe oder 4 Meter Höhe auf die Tanzfläche drauf. Aha. 4 große Scanner, weiß, schienen auf die Tanzfläche und bestrahlten das. Und ich habe eine Gänsehaut gekriegt, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Das war das Schlüsselerlebnis. Das war das beste Erlebnis. Welche Formationen findest du heute gut? Gruppenformationen? Mhm. Früher die Leute, die es hochgebracht haben, die älteren Platten davon, so Wespen vielleicht, aber jetzt auch nicht mehr, Marusha auch nicht mehr, aber die ersten Lieder von denen, die es so ein bisschen gepusht haben, ja, sicherlich, die waren ganz gut, aber jetzt kann man es nicht spezialisieren, das ist zu... Dave Angel? Wer? Dave Angel. Dave Angel? Kennst du das? Ja, er kennt das. Du kennst es nicht. Finde ich nämlich nicht schlecht. Ach du, ja. Ja. Wann ist die nächste Party? Die nächste Party? Mhm. Die nächste Party organisieren wir selbst. Mhm. Wir wollen nicht einen Club aufmachen, eventuell. Aha. Wo? Aber es gibt viele Komplikationen. Wo wollt ihr denn aufmachen? Das ist in Göttingen. In Göttingen? Ja. Gibt es da keinen derartigen Club? Gibt es nicht, nee. Dann ist das eine Marktlücke. Das ist eine Marktlücke. Und dann macht ihr so richtig guten, alten Techno, so wie er früher war, so von den Wurzeln her. Ja, aber neu auch, aber es ist halt... Aber nicht so kommerziell, ne? Ja. Ja, genau. Und die Stadt sperrt sich dagegen, dass in der Innenstadt ein neuer Club aufgemacht wird. Ach, Göttingen. Ja. Oberbürgermeister von Göttingen. Lass den Mario mal ran, ich glaube, der macht ganz gute Musik. Ja, das stimmt. Ich mache auch Musik selber. Zwar nicht sehr professionell, aber ich habe einen Sampler stehen, damit wird auch mit rumgespielt. Na toll. Schönen Gruß an deinen Kumpel. Mach ich. Tschüss. Ciao. Ciao. Roland, 54. Guten Morgen. Hallo, bin ich das? Ich hoffe, wenn du Roland heißt, dann wirst du es sagen. Ja, richtig. Also mein Thema ist Faszination Schach, insbesondere aktuell durch das Geschehen, Kasparov tritt gegen diesen Supercomputer da in Amerika, nicht? Ja. Und eben vor 10 Minuten hörte ich gerade noch über die Nachrichten, dass er die zweite Partie verloren hat. Also die Sache ist die, das ist nicht irgendein Computer, das ist der Computer überhaupt, ne, der da hochprogrammiert wurde und der dann jedes Jahr gegen den Weltmeister antritt. Und jetzt ist immer die Frage, wann wird diese Maschine endlich den Weltmeister besiegen? Ja, ne? Ja. Sehr spannende Frage. Ja, sehr und jetzt ist die Sache ja die, dass die zwei ganz verschieden denken. Ne? Mhm. Der Computer hat seine Programm, Das ist jetzt ganz erheblich verbessert worden. Auf 200 Millionen Züge kann der in einer Sekunde erfassen. Ja, ja. Das kann also kein Mensch nachmachen. Ja. So gesehen müsste der ja also haushoch überlegen sein. Das ist aber nicht der Fall. Ne? Warum ist das so? Ja. Du bist du Schachspieler? Ich bin Schachspieler. Also, in meiner Freizeit, wenn ich so Zeit habe, setze ich mich da hin und spiele auch so Meisterpartien nach. Also weil das einfach für mich ein faszinierendes Spiel ist. Ja, also ich bin kein Schachspieler. Erklär es mir als Laien, wie das möglich ist, dass dieser Computer, obwohl er so extrem gespeichert ist, es nicht schafft, bei einem solchen Spiel, wo es sehr viel um Logik und um analytisches Denken geht, den Menschen zu besiegen. Ja. Schachspiel ist ja auf eine Weise so ähnlich wie Fußball. Da muss also ein ganzes Team zusammenarbeiten, ja. So 16 Figuren auf der einen Seite, 16 auf der anderen Seite. Und da entstehen dann so Situationen, also das sind ungeheuer viele Möglichkeiten ergeben sich dann. Das ist dieser Reiz an einem Schachspiel, ne? Und da muss der Schachspieler fortwährend überlegen, was für einen Plan entwerfe ich jetzt, ne? Ja, aber das macht der Computer ja auch. Ja, das macht er auch. Der Computer ist dem Menschen überlegen in der Hinsicht eben, wie gesagt, dass er so Rechenvorgänge unglaublich schnell durchmacht. Und das ist zum Beispiel bei Kombinationen, bei Taktik. Wo ist er, Roland, wo ist er unterlegen? Noch, der Computer? In der Intuition. Das heißt also, der Mensch, der lässt ganz bewusst einen ganzen Haufen Züge aus, also ein Meisterspieler. Ne? Der sagt sofort, der konzentriert sich von vornherein auf zwei, drei bestimmte Züge, weil er sagt, die kommen jetzt in Frage, dass ich das Spiel weiter ausbaue, während der Computer alles Sinnlose mit durchrechnet. Naja, das kann er noch nicht. Die Intuition beherrscht er noch nicht. Hältst du es für möglich, dass dieses irgendwann der Fall sein wird? Dass der Computer, dass man ihm quasi die Intuition auch programmieren kann? Das ist eben jetzt so der Knackpunkt. Ich habe da jetzt so gerade so noch Zeitungsartikel drüber gelesen. Im Spiegel ist da auch so ein Titel drin und so weiter. Letzte Woche, ja. Und das hieß ja den Computer vermenschlichen, ne? Und das ist ja jetzt der schwierige Knackpunkt. Das hieß, man hatte eben früher diese irrige Ansicht, dass ein menschliches Gehirn irgendwie so eine Ähnlichkeit mit Computer hat. Und da ist man ja jetzt langsam von abgekommen, weil der Mensch eben sein ganz eigenartiges Bild hat, was man einfach noch nicht erforscht hat, wie das überhaupt funktioniert. Nehmen wir mal an, dieses wird in absehbarer Zeit möglich sein, dass der Computer dann auch den Spieler, den Menschen besiegen wird und er quasi wirklich menschliche Züge annimmt. Wie würdest du das empfinden, so etwas? Geh's mal weg, abgesehen fast schon von dem Thema Schachspiel. Das würde ja bedeuten, dass man eine künstliche Intelligenz geschaffen hat in einer Maschine. Ja, zunächst mal ein bisschen unheimlich, weil im Schachspiel, obwohl die zwei sich da scheinbar regungslos immer gegenüber sitzen, wenn ich Menschen meine, spielt sich doch da so ein psychologischer Vorgang ab. Ne? Mhm. Man kennt den Stil des anderen, den hat man ja vorher schon studiert, der Kasparov macht das ja auch bei seinen Gegnern und so weiter. Ne? Und eine Maschine, die hat ja keine Psyche. Ne? Also da so gesehen, nicht? Und jeder Schachspieler hat auch seinen bestimmten Stil, der Angriffsspieler mehr und der andere mehr Verteidiger und so weiter. Also ich glaube, ich prognostiziere, dass das möglich sein wird, dass wir alle das wahrscheinlich noch mitkriegen werden, dass es gar nicht mehr so sehr lange in der Zukunft sein wird. Und mir macht das auch Angst und fast schon eine Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, da ist also eine Maschine, mit der ich so kommunizieren kann wie mit einem Menschen. Dann stellt sich die Frage, wann wird die Maschine vielleicht der Menschen uns auch noch überlegen sein? Ne? Und wann sind wir die Sklaven? Aber das ist ein großes Thema. Ja, dann würde auch dieses ganze Schachspiel seinen Reiz verlieren. Mit Sicherheit, ja. Denn es wird ja im Moment, das ist ja das Spiel, wo überhaupt die meiste Literatur auf der ganzen Welt besteht. Und da werden ja so viele Bücher rausgebracht in Bezug auf Eröffnung und alles. Ja. Und wenn diese Maschine das alles wüsste, Dann wäre das ja alles. Dann wäre es langweilig. Genau. Roland, danke für deinen Anruf, für deine Meinung. Tschüss. Ciao. Ja. Herzlich willkommen, Stefan, 35. Ja, hallo. Stefan. Hi. Also Jürgen, erstmal große Anerkennung für dein Konzept der Sendung. Dankeschön. Was mich in die Sendung bringt heute ist, Thema eigentlich Fetischismus. Ja. Ich möchte sagen, es ist so. Fuß- und Beinfetischist zu sein, ist vielleicht nicht alltäglich, aber nicht so außergewöhnlich wahrscheinlich. Ne? Hört man öfters, ja. Also ich stehe ganz besonders auf wohlgeformte Beine und schöne Füße. Du? Ja. Ja. Und das aber kann man vielleicht auch noch zugeben, nicht unbedingt so schlimm. Was ist das Problem, drängt. Stehst du auf Männerbeine und Füße oder Frauen? Nein, Männerbeine bestimmt nicht. Das kann ich meine eigene anschauen. Auf Frauen, ja. Ja, sicher. Gibt's ja auch, deswegen frage ich dich. Also. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Also nicht zum ersten Thema, dem britischen Politiker. Sowas bestimmt nicht. Ja. Nein, ich will sagen, also das hat eine besondere Bewandtnis und zwar, was man auch niemandem erzählen kann und was man irgendwie dann auch mit sich herumträgt, ne? Besonders auf Verletzungen, das heißt also das gebrochene Bein, auf Gips und Verbände und sowas. Ja. Da stehst du auch drauf? Mhm. Ja, gerade nicht nur, aber besonders. Das ist noch eine besondere Kick. Also nur Beine und Füße, das reicht noch nicht aus. Es muss dann schon noch so ein Kick dazukommen. Also ein Gipsbein zum Beispiel. Ja, so ist es. Gibt es noch Steigerungen? Wie Steigerung? Mhm. Kann ich nicht sagen. Nee, also das ist dann schon, also ja, also Gipsbein kann ich mir vorstellen als Beispiel von dir, was denn noch, wenn auch eine Verletzung vorliegt an einem Bein, an einem Fuß? Ja, konkrete Gründe, zum Beispiel Knochenbrüche und sowas. Ne? Mhm. Das törnt dich an. Ja. Das ist ja verrückt. Das ist schon bizarr, finde ich. Mhm. Wie kommt das? Kann ich dir nicht sagen. Ich würde es gerne selbst ergründen. Mhm. Ich habe auch ein Problem damit, indem ich darauf ein bisschen fixiert bin, muss ich sagen. Aber dann hast du doch kaum eine Möglichkeit, deine Sexualität befriedigend auszuleben. Du kannst ja immer Frauen suchen, die ein Gipsbein haben. Nee, richtig. Also läuft das in der Fantasie ab, oder wie? Ja, weitgehend. Und unweitgehend? Wie? Na, ich habe auch schon ein Krankenhaus aufgesucht, bin da durch die Station gegangen. Echt? Ja, aber ich weiß natürlich, dass man da niemandem nahe treten kann. Ist klar, du hast dir da deine optische Inspiration geholt. Ja. Seit wann hast du das? Wie alt bist du? Habe ich gesagt, 35, ne? Ja. Mhm. Wie hast du das entdeckt? Ach, das ist schon lange eigentlich. Ich kann nicht genau datieren, wann das war. Mhm. Ich kann mir nur eines vorstellen, dass es irgendwie eine Möglichkeit besteht, dass da irgendwas ins Spiel kam, oder das entwickelt wurde, entstand. Da, ich hatte eine Mädchen, die ich als Jugendlicher irgendwie verehrte, oder die, was weiß ich, die nicht ranzukommen war, ne? Mhm. Und die hat einen Skiunfall gehabt und da war ich bei und der hat sich dabei ein Bein gebrochen, aber gut, das sich damit zu tun hat, weiß ich nicht genau. Mhm. Aber es ist nicht so, dass dir die Schmerzen der anderen Person gefallen, dass die dich antören. Nein, ich bin kein Sadist, aber manchmal denke ich schon, dass es auch damit zu tun hat. Also es ist mehr so die Situation, nicht jetzt, dass ich jemand bin, der zu Unfällen hinrast und irgendwie da guckt, das mache ich gerade nicht. Das interessiert mich nicht, wenn Blut fließt und irgendwelche Leute hilflos da liegen, dann möchte ich ihnen behelfen oder weggehen und jemanden behindern. Das würde ich nie tun, das ist Quatsch. Ne? Ja. Aber es ist eigentlich so diese Sache, ich habe auch mal früher, ich bin also nicht medizinisch im Beruf tätig, überhaupt nichts mit zu tun, aber ich habe mal in meiner Jugend oder mit 18 Jahren Krankenpflegepraktikum gemacht, weil ich da überlegt hatte, irgendwie so als Krankenpfleger zu werden. Und da hatte ich auch so ein Erlebnis, was damals habe ich auch schon so gedacht, ne? Noch weniger als heute, aber immerhin auch schon. Und ich hatte da in dem Gipszimmer, Gips-OP, da so ein Erlebnis gehabt, dass mich da ein junges Mädchen irgendwie, wie zeigte, was für ein Gefühl ich dir irgendwie auch, ich weiß es nicht. Und dann sagte sie, also sie hatte in dem Moment keine massiven Schmerzen, die wurde eingegipst und sie hatte dann über ihr Schienbein mir gezeigt und dann war gerade der Gips so dran. Und ich sage, da fasst man hier drüber, da ist es was so eine unebene Stelle und hier ist es irgendwie, der drüber streichen konnte, ist auch irgendwie total geil. Jetzt werden natürlich tausende von Menschen in den Kopf schütteln und denken, was es nicht alles gibt. Es hat mit dem Gips zu tun, sehr viel auch, ne? Ja. Ja. Also wäre für dich eine sehr erotische oder sexuell stimulierende Vorstellung, du liegst im Bett mit einer Frau, die du attraktiv findest, die ein Gipsbein hat. Unter Umständen schon. Ja. Das wär's. Ist es denn jetzt, ich meine, das kann man dann auch so ein bisschen locker sehen, diesen Spleen, sag ich mal. Nee, ich sehe es nicht so locker, weil ich irgendwie auch damit Probleme habe. Das will ich gerade fragen. Wie ernst ist das? Bist du jetzt so sehr darauf fixiert, dass eine andere, ich sage mal, normalere Sexualität gar nicht mehr funktioniert bei dir? Ich muss irgendwie daran denken, aber ich kann schon bei anderen Sex haben und das macht mir auch Spaß. Mhm. Ich habe keine Frau, oder ich bin geschieden, oder ich bin keine Freundin im Augenblick und ich habe das dann auch noch niemandem erzählt praktisch. Also das ist so noch niemandem erzählt? Das kann man auch nicht gut erzählen, sowas. Ja, es ist schon sehr, sehr abgedreht, klar, aber noch keinen guten Kumpel, oder? Na, so ein bisschen, aber nicht. Ja. Nochmal frage ich dich, bist du denn trotzdem fähig, wenn du jetzt an dich in eine Frau verliebst? Ich gehe mal davon aus, dass es noch nicht so krass ist, dass du nur auf den Gips, auf das Gipsbein guckst, sondern auch in die Augen der Frauen. Ja. Du verliebst dich in eine Frau. Könntest du auch mit der jetzt wirklich ganz herkömmlichen Sex haben und auch deinen Spaß dabei haben? Oder doch nicht so ganz richtig? Doch, selbstverständlich. Das schon. Mhm. Aber es ist so, dass ich, also du musst mir schöne Beine und Füße haben. Okay, das ist ja völlig. Okay. Nein, ich finde das, Stefan, eigentlich noch völlig in Ordnung. Ich finde solche Sachen immer heikel, wenn man dadurch selbst in ein Ghetto sich hineinentwickelt. Das ist auch so ein bisschen so, was ich, dass es mir fehlt irgendwie und es ist noch schlimmer ein bisschen, dass ich Impulse mehr spüre, wenn ich durch ein Filmbad gehe und dann was weiß ich, die Frauen da liegen sehe, Beine irgendwie oder jemanden irgendwo in einer bestimmten Situation, wo ich denke, ich überfalle den nicht und tue ihr was. Nein, das bestimmt nicht, aber so Impulse spüre, nicht jemand weh zu tun, aber sowas, ich weiß nicht, wie ich sagen, so beizutragen, irgendwie ganz komisch. Ja, dann solltest du dich mal so in die SM-Szene begeben. Nee. Das nicht? Das, ja, okay, aber da gehört das ja zu den Spielern. Ja, aber das sind ganz andere Dinge gefragt, die mag ich nicht. Die magst du nicht, ja. Also ich glaube, hast du den Eindruck bei dir, dass sich das mehr in diese Richtung entwickelt und noch differenzierter wird und dich mehr beherrscht? Ja, schon. Ja. Ich würde das sehr aufmerksam beobachten. Und wenn mir das zu viel würde an deiner Stelle, da würde ich eine therapeutische Beratung hinzuziehen. Das habe ich auch schon überlegt, aber ich wüsste nicht, wem ich mich da anvertrauen kann, wenn man so, ja, wie soll ich sagen, ja, ich bin da auch zu gehemmt, ja. Du klingst man überhaupt nicht. Es mit sich herum. Mit sich ja, gut, aber du hast es jetzt wirklich so normal hier erzählt. Und ja, schon. Ja. Auch wenn es anonym ist, ist es ja trotzdem schon eine besondere Situation. Stimmt. Es wird immer heikler, wenn man dabei einsam wird oder wenn man irgendwann Leute dazu irgendwie missbraucht, dann ist das nicht mehr... Ja, das fürchte ich manchmal, dass ich so in die Richtung irgendwie was... Sei auf der Hut, dass das nicht passiert, ja, sonst ist das... Ja, also, auf der Hut sein. Ja, indem du wirklich dann dich bemühst, jemanden zu finden. Du bist ja nicht im Kopf gefallen. Du findest ja irgendwo, findet man eine Sexualberatung oder sowas. Ich kann mich auch zwingen, es einfach abzuschalten, aber dann vermisse ich etwas. So ist nicht. Ja. Also ich werde nicht überhand, dass ich jetzt irgendwas Schlimmes tue, das denke ich nicht, aber... Dieses hast du auch nie deinen Freundinnen früher erzählt? Nee. Nie, niemals? Nein. Mhm. Aber so mit der Ambition zum Bein und zum Fuß sind die Freundinnen klargekommen? Ja. Das fanden sie ja schmeichelnd wahrscheinlich sogar. Ja, aber das ist nicht falsch gemacht, denke ich schon. Klar. Okay. Stefan, sei auf der Hut. Hast du eine Idee mit psychologisch? Ja. Dann bleib bitte, machen wir es auch so, dann werden wir dich gleich nochmal anrufen. Die Elke ruft dich zurück, unsere Psychologin. Okay? Heute? Ja, heute gleich, ja, gleich. Also. Du legst jetzt auf und wir rufen zurück. Ja, danke. Okay, tschüss, ciao. So, wen haben wir jetzt dran? Jetzt haben wir Anja am Telefon, die ist 29 Jahre alt. Anja. Ja, hallo. Ja, Anja. Ja, hallo. Ich habe nicht unbedingt das direkte Thema. Es geht eigentlich nur darum, dass mein Freund, der ungefähr 1 Kilometer von mir entfernt sitzt, und zwar in Ossendorf, im Knast, meine Stimme hören möchte. Und er hört oder sieht diese Sendung auch? Ja, ich hoffe es doch jetzt ganz schwer, weil wir haben einen Briefkontakt und darüber hinaus hat er mir jetzt diesen Termin vorgeschlagen, dass ich mich bei dir melden soll. Ja, und Ossendorf, also in Köln hier, ne? Ja, genau. Und das ist gerade mal 1 Kilometer, denke ich, jetzt gerade von mir entfernt. Du wohnst auch in Köln? Nee, ich wohne nicht in Köln. Naja, gut, dann ja. Mhm. Wie heißt er denn? Mein Freund heißt Chris. Chris. Genau. Chris in Ossendorf. In Ossendorf, leider. Das kriegen alle Chris ist ganz große Ohren in Ossendorf, die uns zuhören, vermute ich mal. Nee, ich glaube, er weiß schon, wer da ist. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ja, es geht nur um die Stimme und jetzt weiß ich auch gar nicht so genau, was ich jetzt weiter erzählen soll. Deswegen sitzt Chris dann in Ossendorf. Magst du es erzählen? Ja, es sitzt angeblich wegen... Also ein Gefängnis ist das, ne? Müssen wir allen Leuten erzählen. Das ist ein Gefängnis in Köln. Also, ja, genau. Ja. Und zwar in Untersuchungshaft seit 2 Monaten. Ja, warum? Ja, angeblich wegen BTM-Verkauf. Also Rauschgiftgeschichte. Rauschgift, genau. Mhm. Also wegen Haschisch. Mhm. Ja. Ja. Übel für dich, ne? Ja, für ihn ganz sicher nicht noch viel mehr. Wie lange seid ihr zusammen schon? 9 Jahre jetzt. 9 Jahre? 9 Jahre, ja. Und Ui. Ja, der ist auf jeden Fall der Mann meines Lebens. Das muss er auf jeden Fall wissen. Und jetzt stehst du auch voll zu ihm und ich stehe vollkommen zu ihm. Und das soll er nämlich auch hierüber wissen. Hm. Vollkommen egal, wie lange das noch dauert. Also ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lang ist. Sage ich immer wieder, höre ich auch immer wieder. Ist so super wichtig für Knackis, wenn sie jemanden draußen haben, dass derjenige wirklich auch dann zu ihnen hält, ne? Und hinter. Ja, wenn es denn so ist. Also ich aus seinen Briefen höre ich dann immer wieder, dass viele andere Mitgenossen da ihm erzählen, dass es ganz schlimm ist, wenn man eine Freundin draußen hat, ne? weil die haben auf jeden Fall fremd geht halt. Ja, aber da braucht man keine Angst. Es ist noch, das, da braucht er keine Angst haben, sagst du. Er braucht keine Angst haben. Es ist noch viel schlimmer, wenn man überhaupt niemanden draußen hat. Ja, wie sehen die Besuchsmöglichkeiten aus? Also bei mir überhaupt nicht. Also ich kann ihn überhaupt nicht sehen während der Untersuchungshaft. Mhm. Überhaupt nicht. Danach, also ich hoffe, dass danach sich die Freiheit ergibt für ihn. Ja. Wann steht das Verfahren an? Das weiß ich noch nicht. Es ist gerade der Antrag gestellt worden. Mhm. Also es kann sich noch ein bisschen ziehen und das ist für euch beide gerade nicht... Ja, das ist das Übelste gerade im Augenblick, die ganze Warterei. Ja. Das Warten und das Ungewisse. Ne? Klar. Also Chris, Anja geht nicht fremd. Anja steht hinter dir, steht zu dir und Anja, halt gut durch die Zeit. Ja, ich danke dir. Tschüss, ciao. Okay, ciao. So ihr Lieben, 1.30 Uhr, 33 Sekunden, eine kleine Pause. Wir machen weiter. 0130 2911, so erreicht ihr uns. Hier ist 1 Live, Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht haben wir eine offene Sendung, das heißt, alle können anrufen zu jedem Thema, über das die Leute sich gerne mit mir unterhalten wollen. Und ich hatte noch ein Leitthema vorgeschlagen, über das wir uns auch unterhalten könnten, nämlich die Engländer haben in ihrem Kabinett, in dem neuen Kabinett, einen bekennenden Schwulen. Das halte ich für ausgesprochen spektakulär und habe euch gefragt, ob ihr euch das in und für Deutschland auch vorstellen könnt, dass da ein Minister, weiß ich jetzt, ein Finanzminister, ein Innenminister sagt, ja, ich bin schwul, was soll's, und geht trotzdem ganz normal seinen Tätigkeiten nach. Wie fändet ihr das? Gut oder schlecht? Ein schwuler Minister auch in Deutschland. 0130 2911. Und ich begrüße herzlich jetzt die Ulrike und die ist 27. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo Ulrike. Dein Thema? Mein Thema ist ein ziemlich schlimmes Erlebnis beim Frauenarzt. Mhm. Ich bin der Meinung, dass dieser Arzt mein Vertrauen ziemlich missbraucht hat. Was ist da passiert? Es war also erstmal so, dass ich ziemlich lange Zeit nach einem guten Frauenarzt gesucht hatte, der auch ein entsprechendes Einfühlungsvermögen wohl hatte, sich meine Probleme angehört hat, hat mir auch unheimlich geholfen. Hattest du spezielle Probleme oder war es ein Routinebesuch? Nee, also als ich dann zu dem Arzt kam, waren es schon ein und das andere Mal auch spezielle Probleme und da hat er mir wirklich geholfen und dann bin ich da auch wieder hingegangen. Ja, und irgendwann, als ich dann eben häufiger gekommen bin, eben auch zu den Routineuntersuchungen, ist dann eben das so passiert, dass die Untersuchung erst ganz normal losging und dann nimmt er ja da so einen Handschuh und untersucht einen. Und ja, dann hat er eben so lange da rumgemacht. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll, ob man das jetzt als Vergewaltigung überhaupt bezeichnen kann oder nicht. Er hat schon vorher gesagt, entspannen Sie sich und weiß ich nicht noch was. Mhm. Ja, und das war dann eben ein ziemlich schreckliches Erlebnis. Also er ist nicht den medizinischen Belangen nachgegangen, sondern hat versucht, dich mit der Hand zu befriedigen. Ja, muss man wohl so sehen, ja. War er alleine in dem Raum? Ja. Es gab keine Arzthelferin? Nein, die kommt da auch in die Räume scheinbar nie rein. Mhm. Das ist ja ein ungeheuerlicher Vorgang, ne? Ja, also ich war vollkommen wie mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen. Als du gespürt hast, dass das nun gerade nicht um eine Untersuchung ging, was er da macht. Ja, das kam alles so plötzlich. Ich meine, ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht in dieser Situation. Ich war völlig fertig. Ich bin da einfach, ich habe nur noch gedacht, nur noch raus hier. Wie lange dauerte das denn? Ich habe keine Ahnung mehr. Mhm. Also das waren sicherlich nur ein paar Minuten. Mhm. Aber irgendwie, je länger ich dann auch im Nachhinein darüber nachdenke, dann... Und wie endete die Situation? Irgendwann hat er aufgehört? Was, ja, ja. Hat er irgendwas gesagt? Hast du irgendwas gesagt? Ja, er meinte nur irgendwie so danach, geht's gut, ja? Geht's Ihnen jetzt gut? Oder irgendwie so. Und ich bin einfach nur so schnell wie möglich da raus. Ich bin nach Hause. Ich habe in der Zwischenzeit sicherlich mit meinem Freund darüber gesprochen. Der wollte natürlich am liebsten los und dem gleich eins auf die Nase hauen. Mhm. Und habe in der Zwischenzeit auch mit zwei Freundinnen gesprochen. Die eine sagte, Mensch, zeig den doch an. Mhm. Die andere sagte, ach, weißt du, anzeigen bringt auch nichts. Ja, im Prinzip wollte ich alle Frauen, die eventuell zu diesem Arzt gehen, davor warnen. Aber wir nennen jetzt keinen Namen. Nein. Ich weiß, das geht nicht. Ich weiß nicht, ob ich den Ort sagen kann. Nein, bitte nicht. Das können wir nicht machen, nee. Ja, gut. Also, das können wir deshalb nicht machen, weil natürlich der Arzt jetzt im Moment keine Möglichkeit hat, seine Sichtweise hier darzustellen. Ist klar. Und insofern kann man jetzt einseitig niemanden da, das hätte ja extreme Folgen für so einen Arzt auch unter Umständen. Ich glaube es dir jetzt mal so, aber trotzdem muss man auch davon ausgehen, dass es vielleicht nicht stimmt. Ich glaube es dir persönlich, wie du es mir jetzt geschildert hast. Ich habe mir auf das Herz echt bis an den Hals. Ich meine, vielleicht kann ich den Kreis sagen. Lass mal auch mal sein. Wichtig ist jetzt, wie du dich weiter verhältst. Okay, ich würde halt echt ganz gerne erfahren, ob vielleicht Frauen in dieser Gegend ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich meinte eigentlich damit, wie du weiter vorgehen möchtest. Möchtest du vorgehen in dem Sinn, dass du dich doch an die Polizei wendest? Oder? Ich weiß nicht. Ich meine, bei euch bin ich anonym, ja. Ulrich, ich will dir mal sagen, also wenn... ich gehe davon aus, du hast recht. Ja, sicher. Ne, dann finde ich es in Ordnung, auch wenn das wahrscheinlich viele Komplikationen mit sich bringt und da steht dann Aussage gegen Aussage. Hm. Aber ich fände es in Ordnung, wenn du dich an die Polizei wendest, so wie alle anderen Frauen das auch tun sollten, wenn ihnen so etwas widerfährt. Ja, ich denke nur, mir wäre mir auch geholfen, wenn ich mich noch mit anderen Frauen daran wenden könnte. Ne? Mhm. Ich weiß echt nicht. Und vor allen Dingen, ich habe auch Angst. Erstmal habe ich Angst davor, dass das Ganze in ein paar Jahren, selbst wenn ich das jetzt wieder wegstecke, dass das wieder hochkommt. Mhm. Und zum anderen habe ich auch Angst davor, wenn ich den Schritt machen würde, zur Polizei zu gehen, was für dumme Fragen die mir stellen, ja, genau nach dem Vorgang, ja. Also ich meine... Ja, das ist natürlich alles unangenehm. Wie das genau passiert ist, so wirklich Detail. Nur so kann man ihn aber handfest machen, wenn er das öfters tut. Und... je mehr Frauen sich dann an die entsprechende Polizeidienststelle wenden, desto mehr werden die Behörden aufmerksam auf ihn. Also es geht wahrscheinlich dann auch nur über den Weg, dass man sich dann an die Behörden wendet. Ja. Sag mir bitte das Bundesland, in dem das passiert ist. Grenze Hessen. Okay. Also Hessen. Ja. Ulrike, ich kann dir da konkret nicht groß weiterhelfen. Ich kann dir nur so meine ganz persönliche Meinung sagen, dass ich denke, wenn sowas vorfällt, muss man sich, das darf man nicht runterschlucken. Das darf man nicht runterschlucken. Und ich nehme deine Bedenken sehr ernst und respektiere auch, wenn du Angst vor diesen Befragungen da hast bei der Polizei. Aber dennoch finde ich, dass man da an die Öffentlichkeit gehen muss. Ich hab das auch versucht, ja. Also ich hatte bei zwei Frauenzentren oder was auch immer das waren angerufen. Mhm. Die hatten mich auch vertröstet. Da hatte ich mir den Mut schon genommen. Mhm. Aber die hatten mir gesagt, nee, rufen Sie dann und dann wieder an. Und dann habe ich nicht mehr angerufen. Mhm. Dann mach das doch nochmal. Die Frauen sind ja mit solchen Dingen auch vertraut und mit solchen Fällen auch. Das wär vielleicht auch eine gute Möglichkeit. Und dann hier vor Ort. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Jetzt habe ich am Telefon Rüdiger. Ja, hallo Domian. 19 Jahre alt. Ja, und zwar heute mal wieder ein spaßiges Thema. Ja. Es geht wieder um diese 030er Nummer. Bist du vielleicht, Hannelore oder so? Trittst du als Hannelore auf? Nee, er als Andrea. Ach nein, im Ernst, wirklich? Ja. Ich hatte ja am Freitag. Am Freitag, genau. Also da war dann, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen hieß, aber er trat als Anja auf. Ne, als Tanja. Als Tanja, genau, ja. Ganz genau, ja. Habe ich auch gesehen, deswegen rufe ich auch eigentlich an, weil er hat ja die Leute noch am Telefon verarscht. Ja. Und im Prinzip fing das bei uns auch so an, also wir waren hier mit ein paar Mann. Ja. Und nachher ging das so weiter, dass wir, nachdem wir ein paar Minuten mit denen gelabert haben, dann gesagt haben, ja, ist das nicht ein bisschen zu teuer auf der Line, willst du uns nicht deinen privaten mal geben? Also ihr habt euch dann auch als, du hast dich auch als Frau ausgegeben? Ja, ja, natürlich. Ja, ja, und die privaten Mann haben wir auch von einigen Leuten gekriegt. Sag mir doch mal bitte mit einer Frauenstimme, kannst du mir bitte deine Privatnummer geben? Hallo, kannst du mir bitte deine Privatnummer geben? Naja, überzeugt mich noch nicht so ganz, egal. Ja, ja, ich hab's auch meistens nicht gemacht, das war ein Kumpel von mir. Ja, also die Männer haben euch dann die Privatnummern gegeben? Ja, genau, und dann, ich weiß nicht, ob das kennst, unter die Info für den PC. Nee. Da gibt's eine Version, da kann man Nummern eingeben und kriegt dann die Adresse und Namen von Leuten. Achso, na klar, ja, sicher, kenne ich, ja, ja. Mhm. Ja, und die haben uns dann rausgesucht. Mhm. Und da war ein Herr Mühlheim. Mhm. Und da haben wir dann auch richtig terrorisiert. Also wir sind da hingefahren, ja, haben einen Brief geschrieben, den mit Parfüm eingesprüht und da ein paar nette Sachen drauf geschrieben. Und also ihr habt gar keine Telefonate mit denen geführt dann? Nein, nein, nachher nicht mehr. Nicht mehr? Er wollte nur die Adresse rauskriegen? Ja, wir haben die Adresse rausbekommen. Dann sind wir gefahren. Ja, dann? Ja, und der hat wohl Probleme mit seiner Freundin bekommen. Weil zwei Tage später haben wir doch da angerufen. Mhm. Was habt ihr... Was hat ihr in die Briefe reingeschrieben? Ja, dass wir den ganz süß finden und wäre toll, wenn wir uns mal mit dem treffen könnten und so. Mhm. Also haben das mehr als Verarschung aufgezogen. Mhm. Und da kamen auch für den ein paar unangenehme Dinge raus, weil der Typ, bei dem wir angerufen haben, der war wohl nicht der, den wir am Apparat hatten. Ach so, noch also komplizierter. Das war wohl ein Freund, mhm, ja, der bei ihm war und ja, dann von ihm aus diese Line angerufen, ja, hat. Und das haben wir ihm auch gesagt und dann meinte er, dem werde ich mal die Telefonrechnung hinter die Nase halten. Mhm. Also das war wohl ziemlich problematisch für die nachher. Also da habt ihr die richtig in Teufelsküche gebracht, die ja, ja, klar. Mhm. Ja, ist ja nicht so, die nette englische Art ist das nicht, ne? Ne, natürlich nicht, aber sind die eigentlich selber schuld, wenn uns die Privatnummern gehen. Ja, ja, aber kann man ja so sehen, ne? Also ja, ist ja dann auch eher so. Ich kann das anders sehen. Ja. Also wir haben es da bestimmt auch ein bisschen reingesteigert, weil am Anfang haben wir uns auch nur gedacht, ein bisschen auf der Leine labern, mhm, und dann ging es nachher halt so weiter. Also ich sag jetzt mal, finde ich ziemlich scheiße, die Leute so an der Nase rumzuführen. Ja, natürlich ist scheiße. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich mich so zurückbesinne, so mit 17, 18, 16, 19, habe ich auch viel Mist gebaut, mhm, und viel spaßige Dinge gemacht. Hm? Ja. Lassen wir mal die beiden Aussagen so nebeneinander stehen. Mhm. Ihr habt dann aber noch auch richtig telefoniert mit den Männern. Ja, ja, wir haben da gab es da dann auch so diese heißen Sextelefonate? Genau das. Und zwar, wenn man relativ früh da anruft, so um 8, 9 Uhr, dann mhm, sind die Operator noch dran, mhm, oder vielleicht sind sie auch später noch dran, aber die klicken einen direkt weg, wenn man eine ziemlich heiße Vorstellung da, ja, gibt. Also ja, man hat ja 5 Sekunden Zeit, sich vorzustellen. Mhm. Ja, und so ab 12, 1 Uhr kann man dann auch schon sagen, wem darf ich denn mal zum Marsch blasen und so weiter. Oh Mann, du bringst jetzt wahrscheinlich viele junge Männer auf üble Ideen, oder? Ja, da wäre Lust auf Telefonsex und so weiter und da wird man eigentlich nicht mehr weggeklickt. Ja, da geht es richtig zur Sache. Ja, und da geht es richtig zur Sache. Also Ich werde dich stoppen. Fang mal an, wie machst du am Telefon Männer heiß als Mädel? Mach mal, leg mal los. Als Mädel? Ja. Soll ich lieber meinen Freund holen, der kann es euch schwester. Ist der da? Ja, der sitzt direkt neben mir. Wie heißt der? Der heißt Tim. Tim? Ja. Einen Moment. Ja, hi Domia. Hi Tim. Ja, du kannst das besser. Hast du unser Gespräch gerade mitgehört? Ja. Welchen Namen hast du? Welchen Frauennamen auf der Line? Ach, das ist ganz verschieden. Mal Steffi, mal Tanja, mal Andreas. Ja, nennen wir dich jetzt Steffi. Und ich möchte jetzt wissen, ich werde dich schon stoppen, wenn es jetzt dann zu hart wird. Wir spielen das jetzt durch. Wir sind auf der Line und ja, ich bin ein heterosexueller Mann, ja, und der sich gerne mit Steffi unterhalten möchte. Und ich möchte jetzt von dir wirklich auf Touren gebracht werden. Denk ja mal so ein bisschen los. Ja, hallo. Hier ist die Steffi. Mit wem spreche ich denn? Ja, mit Norbert. Ja, hallo Norbert. Hallo Steffi. Na? Na? Was machst du auf der Leine? Ach, Steffi, sag mir doch mal ein bisschen was Schönes. Ich fühle mich so einsam hier zu Hause. Ja, Norbert, ich würde dich mal ganz gern vernaschen. Ich brauche das ganz dringend. Und wie würdest du mich vernaschen, Steffi? Ach, alles, was dir Spaß macht. Ach, mir macht fast alles Spaß. Geht ja mal los. Vor mir stehst und ich dich von oben bis unten streichle. Ja, und weiter? Dann arbeite ich mich langsam zu deinem besten Stück vor. Ja. Und dann? Ja, So, und jetzt Zensur, weitermachen. Ja, also nicht schlecht, ne? Und die den Männern gefällt's? Ja, ich meine, die Männer rufen da ja auch an mit dem Gedanken dran meistens, wenn die dann die Vorstellung annehmen. Und die sind dann ja schon etwas erregt, wenn die ans Telefon kommen und so, ja. Das merken die eigentlich nicht mehr so. Also ihr könnt die leicht hochkitzeln, ja, ja, klar. Die Jungs. Und kommen die Jungs dann auch bis zum Orgasmus? Geht das so weit auf der Leitung? Ach ja, wenn man so ein richtiger Wichter so richtig Spaß drauf hat, dann klappt das auch. Und macht dir das dann wirklich Spaß? Ja, was heißt, wir kriegen uns ja nachher verlachen. Also ich gehe davon aus, dass ihr beide nicht schwul seid. Nee. Auf keinen Fall. Tarnt euch das nicht irgendwann ab, wenn dann irgendein Heteromann da losstöhnt und so? Ja, also irgendwie, manchmal ist es schon ein bisschen asozial, aber ich meine, im Endeffekt kriegen wir uns hier verlachen, das ist eigentlich so der Fall der Party-Gag hier, sowas. Ja, hören die anderen dann mit? Kann man das irgendwie so... wir haben so ein Telefon, das kann man da laut hören. Ja, wunderbar. Wie viele Leute, nein, wunderbar ist natürlich nicht. Wie viele Leute hören dazu? Dann wie viele verschiedene, Klicke? Also mal nur zu zweit, mal zu dritt, ja. Also dann wird immer abgewechselt, wer so hier so... das Beste schafft. Wobei, ihr müsst euch doch wahrscheinlich dann sehr konzentrieren, dass ihr nicht mittendrin ja. Dann lacht, ne? Also am Anfang war es irre schwer, weil da hat man echt nach zwei Sätzen angefangen, ja. Sich tot zu lachen. Aber jetzt mittlerweile, ja. So ein bisschen Übung ist echt. Ist es irgendwann mal passiert, dass es mittendrin aufgeflogen ist? Ja, das ist schon öfter passiert. Und wie haben die Männer dann reagiert? Ja, natürlich haben die uns sofort weggedrückt. Mhm. Aber es sind auch welche dabei, die verarschen dann zurück. Also ich meine, da war einer, der saß im Keller von irgendeiner Universität und mhm. Hat dann da die Telefonleitung angezapft, also mhm. Nicht bezahlt. Mhm. Und dann hat er natürlich mitbekommen, was wir wollen. Und dann hieß nur, ja, ich habe eine ganz große Latte in der Hand. Mhm. Da haben wir uns noch nichts mehr gedacht. Dann meinte so, ja, eine Dachlatte und die haust dir gleich mal einen Schädel oder. Ja, ja, ja. Ja, oder ich will dich bumsen mit dem Kopf vor die Bordsteinkante ja. Oder sowas kommt dann. Eieiei, so hart. Ja. Wie oft seid ihr im Einsatz? Ja, ist eigentlich ganz verschieden. Also immer so Richtung Wochenende, wo mhm. Man dann auch am nächsten Tag. Und immer nachts, nach 12. Ja, genau. Ne? Also ich vermute mal, dass alle Männer immer vorsichtiger jetzt an diese Lines rangehen. Ja. Weil da könnte ja immer noch so Stefanie und Tanja auftauchen. Ja, zum Beispiel. Eine Frage noch zum Schluss. Kannst du dir jetzt ganz ernsthaft vorstellen, dass du mit einer Frau Telefonsex machst? Nee. Nicht? Nach dieser Erfahrung nicht mehr? Ja, genau. Du würdest immer denken, es ist ein Mann an der Leitung. Ja, zum Beispiel. Das fände ich dann nicht so toll. Also. Lieber Tim. Dreckig viel, ja. Grüß den Rüdiger von mir. Ja, mach. Und mach nicht so schlimme Sachen. Nee, okay. Tschüss. Tschüss. Gabi, 36. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, ja. Domian, ich möchte zum Thema das mit dem schwulen Minister da sagen in England. Na, endlich. Ja, ich dachte schon, es kommt nicht mehr. Von der Wahl selber habe ich also nur mitgekriegt, dass in England gewählt wurde, aber von den Ministern selber als solches, von dem Kabinett überhaupt nichts. Ich bin ganz überrascht und ich wollte eben dazu was sagen und zwar... Es geht darum, ich denke, in Deutschland ist es so schnell nicht möglich, dass irgendwie in diese Richtung sowas passieren könnte. Würdest du das, wäre das für dich in Ordnung? Für mich wäre das vollkommen in Ordnung. Mhm. Also ich denke mir, die denken ganz normal wie jeder andere. Die mhm. Haben genauso gesunde Ansichten oder auch nicht wie Heterosexuelle mhm. Oder sowas. Also für mich wäre es kein Problem. Ich denke mir nur die Medien und so. Also in England, die haben ja das bestimmt teilweise vorher gewusst. Also das geht ja durch ja. Die Medien. Wenn das Thema ist, dann wird das natürlich hochgepusht. Und dann denke ich mir... Also weißt du, ich glaube, Gabi, dass die Zeit mittlerweile sich so entwickelt hat, dass das medienmäßig sogar akzeptiert würde in Deutschland. Die haben nur so viel Schiss in der Hose. Es gibt ja einige, was man so unter der Hand weiß, homosexuelle Politiker in Deutschland, die sich aber eben nicht trauen, öffentlich aufzutreten mit ihrer sexuellen Neigung, was sehr traurig ist, weil sie dadurch zur Normalität dieser sexuellen Ausrichtung sehr dazu beitragen könnten. Ich finde zum Beispiel auch toll, dass in England ein blinder Minister jetzt geworden ist. Ist auch toll. Wäre in Deutschland auch großes Gerede. Mhm. Ne, das ist 5 Frauen haben sie im Kabinett, auch nicht schlecht. Das sind also die Vorurteile, die sind einfach dann noch da, dass das einfach nicht normale Menschen sind, mhm. Die sind nur behindert, aber im Kopf sind sie ganz normal. Also behindert würde ich mir auch nicht sagen, ne? Dass ja, also ich meine, wenn jemand blind ist, dann ist er behindert. Würdest du denn auch akzeptieren, jetzt spinnen wir mal ganz weit, einen schwulen Bundeskanzler? Ja, ich meine, ich habe da überhaupt keine Probleme. Wäre dir völlig wurscht? Bundeskanzler, Bundespräsident. Ich denke mir, wenn die Einstellung stimmt und wenn sonst alles stimmt und die Ansichten ja. Und dass das Volk auch zufrieden ist damit, das sind ganz normale Menschen, also das sind doch keine Außerirdischen oder sowas. Ja, schön, das höre ich. Und ich denke mir, es gibt wahrscheinlich, also so die Dunkelziffer ist wahrscheinlich auch, ja, nicht gerade wenig. Da kannst du davon ausgehen. Schön, das höre ich natürlich gerne, deine Meinung. Und bin gespannt, ob vielleicht der eine oder andere sich noch dazu äußert, in der kurzen Zeit, die wir es noch haben. Gabi, mach's gut. Danke für deinen Anruf. Okay, tschüss. Okay, und eine tolle Sendung machst du, ja? Ich danke dir. Okay. Tschüss, Gabi. Ciao. Christian ist 26 und jetzt am Telefon. Hi. Christian. Ja, Tom-Jan, Entschuldigung. Ich bin schon so lange am Telefon. Du träumst vor dich hin. Ja, so in etwa. Und jetzt bist du dran. Ich habe mir jetzt gerade noch über diesen Minister Gedanken gemacht, aber mein eigentliches Thema ist meine ganz fürchterliche Prüfung, die ich morgen habe. Oh. Oder nachher eigentlich. Wann? Um wie viel Uhr? Bitte? Um wie viel Uhr? Um 8 Uhr geht's los. Und dann bist du jetzt noch aufstehen. Und dann bist du jetzt noch auf, Junge? Ja, ich werde wohl nicht mehr einschlafen, nehme ich mal an. Bist du von Sinnen? Bitte? Bist du von Sinnen, dass du jetzt noch wach bist? Erzähl uns, was für eine Prüfung das ist. Das ist eine Abschlussprüfung zum Reiseverkehrskaufmann. Also es sind verschiedene Fächer, die halt einfach abgeprüft werden. Mhm. Also es geht wirklich um viel. Es geht um deine weitere berufliche Zukunft heute. Genau. Heute. Ja. Ja. Wie lange dauert die Prüfung? Das dauert jetzt morgen mal insgesamt 5 Stunden und übermorgen nochmal 6 Stunden. Ja. Sind das reine mündliche Prüfungen? Nee, das wird erstmal eine reine schriftliche Prüfung und falls ich die bestehe, wird dann im Juli noch eine mündliche Prüfung stattfinden. Ja. Und ich gehe davon aus, dass du gut präpariert bist. Gut geraten. Also du hast kräftig gelernt, die letzten Monate, Wochen, Tage? Wochen, ja. Ja. Was ist so das, ich kann mir auch nicht vorstellen, was man da so lernt. Was ist das schwierigste Thema für dich gewesen? Oder das Thema, wo du am meisten Schiss warst jetzt für die Prüfung? Das schwierigste Thema für mich war eigentlich, mich dazu aufzuraffen zu lernen, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Weil bis jetzt fiel mir alles irgendwie so in den Schoß. Ja. Und ich habe mich irgendwie so durchgeschummelt, aber bei diesen Sachen, da musste man sich einfach dran setzen. Also ja. Da gab es keinen Zurück. Wie kommt, bist du jetzt vor lauter Aufregung noch wach oder warum schläfst du jetzt noch nicht? Ich bin vor lauter Aufregung noch wach. Ja, ich meine, das hat den Vorteil, dass ich deine Sendung mal sehe, weil das passiert sonst recht selten, ehrlich gesagt. Also du solltest öfters Prüfungen haben, wünsche ich mir. Ja, damit du dann würde vielleicht auf deine Einschaltquote positiv auswirken. Ganz genau. Aber das Grundgefühl, höre ich so aus dem Raus, was du sagst, ist gar nicht so ganz schlecht. Doch, das ist total schlecht. Schlecht. Naja, das denken alle Leute, die für Prüfungen sind. Das ging mir auch immer so. Und jetzt kannst du eh nichts mehr daran ändern. Jetzt kannst du dich nur auf das verlassen, was du schon gelernt hast und frohen Mutes und optimistisch da reingehen und den Leuten zeigen, wo es lang geht. Schön gesagt, gut, ne? Hast du dir eine bestimmte Note vorgenommen oder willst du einfach nur durchkommen? Ich will einfach nur durchkommen. Ach, schaffst du. Bin ich ganz sicher, schaffst du. Morgen um diese Zeit sieht die Welt schon wieder anders aus. Ne, da hast du schon einen Eindruck von der ganzen Sache. Wir alle drücken dir die Daumen. Und dann bist du hoffentlich im Sommer, wie heißt der genaue Titel dann? Reiseverkehrskaufmann. Mhm. Toll. Und dann kannst du uns allen Top-Reisen verkaufen, wenn wir dich irgendwo treffen. Mein Lieber, toll, toll, toll. Okay, tschüss. Dank. Ciao. Tschüss. Henry, 42. Jawohl, ja. Hallo, grüß dich. Ja, Henry, dein Thema. Mein Thema ist dein Thema, der Minister. Ah ja. Was ist deine Meinung? Meine Meinung ist, dass das beispielhaft ist und dass das bei uns höchste Zeit wird, dass ich namhafte Politiker eben auch dafür einsetze. Mhm. Sowohl auf kommunaler Ebene wie Kreisebene wie auch eben Bundestagsebene. Mhm. Wobei mir vom Bundestag 2 bekannt sind, die schwul, verdeckt schwul leben. Also es gibt einen bekennenden Schwulen, das ist Herr Beck von den Grünen. Ja. Und wer noch? Und dann gibt's ja die Namen, also outen. Nee, nein, nicht outen. Ich sag ja, ein bekennender Schwuler ist Volker Beck, das ist ja ganz klar. Sonst ist mir keiner bekannt, der sich dazu bekennt. Bitte kein Outing hier, das mag ich nicht. Nee, also bekennen tun sie sich nicht, die leben verdeckt schwul. Einer ist von der CDU und einer ist von der SPD. Ich kenne auch einige und auch sehr also namhafte Politiker, aber das ist auch kein Thema jetzt. Also wenn die das für sich entscheiden, muss man das respektieren. Ich habe von dieser Outing-Kampagne damals überhaupt nichts gehalten. Und man kann das Leben zerstören von den Menschen in unserer Gesellschaft. Ja. Bist du selbst auch homosexuell? Ich bin selber, ja. Ja, ich lebe homosexuell, ich bin aber nach beiden Seiten offen. Ja. Aber ich lebe in einer schwulen Beziehung. Wie kannst du, ich war, als ich das gelesen habe von England, also ist für mich auch immer so ein sehr, doch ein eher sehr konservatives Land. Ich war völlig baff, dass das da funktioniert. Ich glaube, in unseren kleinkarierten Parteien, in den meisten zumindest, würde da wahrscheinlich ein Tumult entstehen. Warum ist das so? Warum das so ist, weiß ich nicht. Wie erklärst du dir das? Ich denke vielleicht durch die Scheinheiligkeit, die bei uns ist. Also diese doppelte Moral. Weil Politik ja sowieso schon im Volksmund, also in Anführungszeichen, ein schmutziges Geschäft ist. Und wenn das dann auch noch von Leuten dann gehandhabt wird, die eine Randgruppe darstellen, dann würde das wahrscheinlich Probleme ergeben bei dem 0815-Bürger, der über seinen Tellerrand nicht hinausschauen kann oder will. Ich glaube aber auch, was ich gerade sagte, dass so jemand in Deutschland mittlerweile, weil die Stimmung so ist, sicher auch große Sympathiepunkte erwerben würde, weil er glaubwürdig wäre. Wenn er sagen würde, das ist meine Sexualität, die hänge ich nicht groß an die Glocke, aber es ist nun mal so. Ich komme zu großen Empfängen nicht mit meiner Freundin, meiner Frau, sondern mit meinem Freund. Ja, warum nicht? Das Problem ist bei uns, also in England haben wir ein etwas anderes Wahlrecht. Also da kann ich die Gemeinde hinter mir versammeln. Aber jetzt bei uns ist das ja so, dass du in deinem Wahlkreis gewählt werden musst. Und wenn du jetzt nicht gerade in einer Stadt wohnst wie Köln, wo sehr viele Schwule da sind, die dich dann auch wählen würden, hast du bei uns fast keine Chance. Ja, es sei denn, du rückst über Liste nach. Ne? Das, richtig, man könnte sie ja irgendwie rein fuschen noch. Ja, ne? Also wir haben hier bei uns in Nürnberg einen Stadtrat, sehr aktiv, bekennend schwul und sehr engagiert, auch AIDS-Hilfe und. Und der ist also immer direkt, also nicht über Liste, sondern der wird direkt gewählt. Ich würde gerne kommt auch jedes Mal rein. Ja, ich habe gerade gesagt, es gibt auch einen Blindenminister in England. Ich würde dich gerne fragen, jetzt abgesehen von der Parteizugehörigkeit, lassen wir das mal draußen. Es gibt immer wieder auch so ein Gerede, Schäuble könnte nicht Bundeskanzler werden, weil er Rollstuhlfahrer ist. Wie siehst du das? Vollkommener Quatsch. Für Politik braucht man einen funktionierenden Kopf und ein soziales Gewissen und mehr eigentlich nicht. Und selbst wenn er seine Hände nicht benutzen kann und eine Sekretärin haben müsste, die für ihn schreibt, wäre das kein Problem. Ich finde allein diese Position, die er jetzt innehat, schon ausgezeichnet halt auch für die Behindertenbewegung, sage ich jetzt mal, weil dadurch auch dieses Teil unserer Normalität ist und wir das täglich sehen. Ja. Dass Behinderte eben auch ganz normal leben und auch hohe Funktionen ausüben können. Das finde ich toll und ich hätte da, also abgesehen, dann lassen wir die Parteigeschichten mal raus, einen Bundeskanzler, der im Rollstuhl sitzt, warum nicht? Ne? Um Gottes Willen, warum nicht? Voraussetzung ist, dass er nicht gewählt wird, weil er im Rollstuhl sitzt. Ja, ja. Also, dass wirklich die Fähigkeit zählt. Ich zweifle manchmal bei unseren Landen, in unseren Landen, dass die Fähigkeit entscheidet. Man denkt oft eher, das ist das Vitamin B, also die guten, dass man in der Parteihierarchie hochrücken kann. Henry, danke für deine Meinung. Tschüss. Bitte, gern geschehen. Ciao. Tschüss. Jetzt habe ich noch den Malte dran, der ist 21. Ja, hi. Hi. Hi, Jürgen. Ja, hier ist jetzt zum Schluss deiner Sendung noch jemand, der selber im Stadtrat ist. Und der selber auch bekennend schwul ist. Hey, in welchem Stadtrat? In Witten. In Witten? In Witten. Das ist ja gar nicht so weit weg von hier. Nee, das ist ziemlich nah bei Köln, aber ich meine... Mit 21 Jahren im Stadtrat? Ja, so ist das. Und mit 21 Jahren schwul im Stadtrat? Ja. Grandios, Gratulation. Ja, auf, danke. Auf welchem lass mich raten, wahrscheinlich auf dem grünen Parteiticket, ne? Ja, genau. Ja. Du hast es erfasst. Da also, gibt es... Eigentlich gar nicht so eine spektakuläre Sache, aber es sorgt doch hin und wieder nochmal so für Aufsehen, wenn dann eben so die Damen und Herren der SPD und der CDU dann feststellen, ja, der Herr Schmidt von den Grünen, der kommt ja mit seinem, der bringt ja seinen Freund mit. Deiner Erfahrung nach, welche Partei ist die spießigste? Also so die CDU passt weiterhin ins Bild. Das ist einfach... immer noch so, dass da ziemlich viele sehr konservative Leute sich versammeln, die damit auch überhaupt nicht umgehen können. Ne? Welche Erfahrungen hast du mit den Bürgern gemacht, mit den Leuten auf der Straße? Ja, also ich scheue mich nicht mit meinem Freund, dem lieben Kai, Hand in Hand durch die Stadt zu laufen. Nee, ich meine jetzt auch in deiner Funktion als Politiker. Ja, eben auch als Politiker, weil Witten ist so eine Stadt, du gehst irgendwie durch die Fußgängerzone und jeder Zehnte grüßt und jeder... 20. bleibt stehen, so ungefähr, und die Leute wissen das halt. Und ich lege immer Wert darauf, das nicht so unbedingt so nach außen zu kehren. Ne? Also du bist... Wünschenswert ist es, dass es selbstverständlich ist. Ja, du bist, das höre ich daraus, kein Berufsschwuler, sondern du lebst das ganz normal, aber dann gehört es eben auch dazu, dass man es nach außen zeigt. Ja, genau. Ja? Also auf den kleineren Ebenen funktioniert das schon. Gib mal eine Prognose ab, wann haben wir den ersten bekennenden schwulen Minister in Deutschland? Ja, wer weiß, was 98 passiert. Ja, wer weiß. Und wer weiß, ob dann neben Volker Beck vielleicht auch noch andere Parlamentarier da vertreten sind, die sich eben dann auch dazu bekennen. Ja, also ich will auch keinen Minister nur, weil er schwul ist. Ich will gute Leute da sitzen haben. Und wenn sie dann auch schwul oder lesbisch sind, ist mir das völlig wurscht. Ja. Na, so können wir uns einigen. Das ist ein Wort. Okay, alles Gute. Danke für den Anruf. Ciao. Ciao. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute Nacht. Vielen Dank fürs Mitmachen und Zuhören, Zuschauen. Morgen haben wir das Thema Ich bin ein Muttersöhnchen und ich möchte mich mit Männern unterhalten, die von sich selbst sagen, ja, ich bin meiner Mama sehr zugetan. Und ich frage euch, wer von euch hat so gewisse Erfahrungen gemacht mit Muttersöhnchen? 0130 29 11. Schöne Nacht. Morgen sehen und hören wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin, ciao.